nahm ihre leblose Hand. Carola, sind Sie heute Abend hier glücklich gewesen? Ja, ich möchte es so gern. Sie drückte rasch seine Hand, dann machte sie sich frei. Sie hatte nur wenig von der Neugier des Flirtens und gar nichts von der intriganten Freude an der Heimlichkeit. War sie das naive Mädchen, so war Guy Pollock der plumpe Junge. Er rannte im Büro umher, er bohrte die Fäuste in die Taschen, er stammelte, ach Teufel, warum wache ich aus meiner Verstaubtheit dazu auf? Ich gehe hinaus und hol die Dillons und dann trinken wir alle Kaffee oder machen sonst etwas. Die Dillons? Ja, wirklich ein recht anständiges junges Paar, Harvey Dillon und seine Frau. Er ist Zahnarzt, er ist seit kurzem in der Stadt. Sie wohnen in einem Zimmer hinter seinem Arbeitsraum, so wie ich hier. Sie kennen fast keinen Menschen. Ich habe schon von Ihnen gehört. Und nie habe ich an einen Besuch gedacht. Ich schäme mich schrecklich. Holen Sie sie. Sie brach ab. Aus keinem sehr klaren Grund, aber Ausdruck und Stammeln gestanden den Wunsch ein, sie hätten nie von den Dillons gesprochen. In gemachter Begeisterung sagte er, ausgezeichnet, ich hole sie. Von der Tür warf er noch einen Blick auf sie, sie saß klein in dem abgeschabten Ledersessel. Er eilte hinaus und kam dann mit Doktor und Frau Dillon zurück. Sie tranken zu viert ziemlich schlechten Kaffee, den Pollock auf einem Petroleumkocher bereitete. Sie lachten, sie sprachen von Minneapolis und waren außerordentlich taktvoll. Später ging Carola durch den Novemberwind nach Hause.